was. A-Team, alles was ich mag. Alles was ich sag, ist doch alles nur ein Spaß. Nicht für alle guten Tag, wir landen alle mal im Sarg. Vorher chill ich hart, mit allem was ich mag. Vor allem guten Gras, Chronic auf Balkon. Selbstgemachtes Beste, meine Texte auf meinem Song. Wenn ich dafür case, flex ich mit ner Bong. Ich bin breit, dazu sag ich dir auch gerne. Ich bin ein Kölscher Assi auf nem Dorf mit Blick auf die Berge. Yeah, I'm out of control, out of Cologne. Nachts mit roten Augen durch die City normal. Heute in der Booth noch immer so dicht, wie ich früher schon war. Aha, out of control. I'm out of control, out of Cologne. Nachts mit roten Augen durch die City normal. Heute in der Booth noch immer so dicht, wie ich früher schon war. Aha. Ich sitz in der Sonne, ich schaufel mir Eier. Mache Mucke Desire, im Business nur Geier. Dein Text auf nem Beat, zu hässliche Leier. Du bist Right Said Fred und kein Hip-Hop, du Freier. Du bist, was ich nicht feier. Ich bin 50 und Shady, du Arsch. Ich hör doch, wie die sagen, das ist crazy Mirage. Ich baller euch den Scheiß, so wie Drohnen mit MGs. Außer Pussys im Kleidchen sieht man kaum noch die MCs. I'm out of control, out of Cologne. Nachts mit roten Augen durch die City normal. Yeah. Heute in der Roof noch immer so dicht, wie ich früher schon war. Aha, out of control, out of Cologne. Nachts mit roten Augen durch die City normal. Heute in der Booth noch immer so dicht, wie ich früher schon war. Aha, I'm out of control, out of Cologne. Nachts mit roten Augen durch die City normal. Heute in der Booth noch immer so dicht, wie ich früher schon war. Hier, aha, I'm out of control. Nachts mit roten Augen durch die City. Thank you.